Lektion 3. Übung B5. Hören Sie einen Anruf beim Einkaufsservice. Einkaufsservice, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich rufe an, weil ich Ihren Einkaufsservice in Anspruch nehmen möchte. Ja. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ja, was wünschen Sie? Ich habe eine Liste gemacht. Lassen Sie mich erst mal Ihren Namen notieren, bitte. Mein Name ist Maria Hermann. Hermann, mit Doppel-R. Ja, und die Adresse bitte? Das ist die Bahnhofsstraße. Ja. Nummer 10. Nummer 10. In Mainz hier? Ja, in Mainz. Und dann nochmal Ihre Telefonnummer? Das ist die 35. 35. 07. 07. 21. 21. Ja. Frau Hermann, was können wir für Sie tun? Was haben Sie sich vorgestellt? Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an. Könnten Sie zu Real gehen oder wo gehen Sie hin? Wir kaufen hauptsächlich bei Real ein. Ah ja. Das sind die Großmärkte, weil sie, was so den Kundenbereich angeht und sonst die Markenprodukte, eigentlich alles vorhanden ist und wir theoretisch alle Wünsche abdecken können. Ah gut, dann habe ich genau die Liste eben für Real in der Reihenfolge. Okay, also, das erste wären blaue Müllsäcke, die großen. Blaue Müllsäcke, ja? Da gibt's nur ein paar. Dann... Nur eins jedes Mal, ja? Ja, immer eins, wenn ich's nicht dazu sag. Dann ein Haarspray von Nivea. Ja. Und zwar das extra starke. Extra stark. Aha. Dann bei den Getränken hätte ich gern 3 Sekt. Und zwar, wenn's geht, Henkel. Wenn kein Henkel da ist, dann was anderes Trockenes. Nicht so teures. Gut. Dann brauche ich 2 Lavazza und einen Kasten Mineralwasser, möglichst Selters oder was Ähnliches. Also auf jeden Fall, wir versuchen da in einer ähnlichen Preiskategorie eine Alternative zu finden und versuchen da die Wünsche zu erfüllen. Ja, in der Milchabteilung, da bräuchte ich 1 Liter Milch und zwar Landliebe. Wenn möglich. Und 3 Nussjoghurt, bitte nur die von Bauer oder gar nichts. Bauer. Ja, und dann 2 Gervais Hüttenkäse. Das war's dann in der Milchabteilung. Dann bräuchte ich dann Obst. Obst, Oder Gemüse. Und zwar erstens eine so eine Schachtel oder wie das heißt, Cocktailtomaten. Ich hab's gleich. 1 Eisbergsalat. Eisbergsalat, ja. Dann so ein kleines Beutelchen Zwiebeln, normale. Und 1 Kilo saure Äpfel. Und zwar möglichst gemischt, also, weiß ich nicht, ein paar grüne und ein paar rote. 1 Kilogramm, jawohl. Und dann sind's nur noch 2 Sachen. Einen Löwensenf. Und ein Stück französische Salami. Hinten in der Wurstabteilung, in der ganz hinteren, wo es dann zum Sport wieder weitergeht. Französische Salami, ja? Genau, so, weiß ich nicht, 200 Gramm. 200 Gramm. Genau, und das ist es dann eigentlich auch schon gewesen. Frau Hermann, wann dürfen wir Ihnen das liefern? Ja, also am liebsten wäre es mir am Samstag. Machen Sie das auch oder nicht? Auch, ja. Ah, ja, das wäre gut. Zu einer bestimmten Uhrzeit? Ja, wie früh gehen Sie denn einkaufen? Kommt drauf an. Ja, das kommt ganz drauf an. Also wir dann würden dann in der Frühe einkaufen gehen. Aha. Wir machen sonst normalerweise so. Wir haben täglich eine Warenbestellannahme bis 12 Uhr. Liefern das meistens dann, was auch so Frischprodukte angeht, den Kunden das nachmittags aus. Hören Sie, wir können natürlich Fixtermine vereinbaren, dass wir uns sagen, okay, am Samstag um die und die Uhrzeit. Und dann haben Sie auch die Ware zu dem Zeitpunkt. Also da richten wir, weil wir, wie gesagt, nicht nur einen Kunden haben, sondern mehrere. Und da versuchen wir das so zu koordinieren, dass die Leute wirklich also zu dem Zeitpunkt auch pünktlich ihre Ware haben. Und dementsprechend würden wir dann am Samstag früh einkaufen gehen. Ja, also mir wäre es am liebsten, wenn es relativ früh sein könnte. Sagen wir Samstag 11 Uhr? Ja, gut. Ja, alles klar. Dann wird... Sie kommen direkt hierher? Genau. Und Ihre Adresse, Bahnhofsstraße 10. Jawohl, okay. Werde ich Ihnen diese Ware abliefern. Okay, ja, wunderbar. Gut, dann vielen Dank. Bitteschön. Wiederhören.